بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heute geht es nun weiter mit den Stufen der Schreitenden auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die ersten beiden Stufen, die ersten beiden Zustände haben wir durchgenommen. Das war zuerst Al-Yaqadha und das zweite war Al-Fikra. Nun kommen wir weiter, wie Ibn Qayyim rahimahullah sagte, und wenn die Fikra, der Gedanke, sich im Herzen verankert, folgt daraus Al-Basira. Al-Basiratu, also die Einsicht. Und er sagte, rahimahullah, die Basira hat drei Stufen. Wer sie vollendet, der hat die Einsicht vollendet. Eine Einsicht in den Namen und Eigenschaften Allahs, eine in den Geboten und Verboten und eine im Versprechen und in der Drohung. Das sind die drei verschiedenen Arten der Einsicht, die wir behandeln werden, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Die Einsicht, also die Kenntnis über die Namen und Eigenschaften Allahs, dann die Kenntnis über die Gebote und Verbote und die Kenntnis über das Versprechen, al-wa'du, und die Drohung, al-wa'idu. Doch bevor wir diese einzelnen Themen behandeln, inshallah in den nächsten Vorträgen, erst einmal behandeln wir Al-Basira, und zwar als Voraussetzung zur Da'wah. Wer keine Basira hat, darf keine Da'wah machen. Wer Da'wah ohne Basira macht, sündigt. Das heißt, es ist haram, Da'wah zu machen, wenn man keine Basira hat, keine Einsicht, keine Kenntnis hat. Um das zu belegen, möchte ich heute inshallah einige Ayat bzw. Ahadith durchnehmen, um zum Schluss auch dann auch eine Fatwa eines Gelehrten zu erwähnen, diesbezüglich eben, dass die Basira eine Voraussetzung zur Da'wah ist. Wir müssen leider gestehen, dass heute die meisten in Deutschland Da'wah machen, ohne einen Bruchteil einer Basira zu haben. Das ist leider so. Und man kann, wenn man mit einer Krankheit befallen ist, man kann diese nicht heilen, wenn man nicht zugibt, dass man krank ist. Ja, und deswegen, um dieses Problem zu lösen, um diese Krankheit der Herzen, die wir leider haben, zu heilen, müssen wir erst einmal zugestehen, dass die meisten derjenigen, die Da'wah machen, ob im Internet, im Facebook und was es da alles gibt, oder im Poll-Talk, oder auf der Straße, an Infoständen, oder auf der Arbeit, egal wo Da'wah gemacht wird, die meisten machen Da'wah ohne Wissen. Und das Problem dabei ist nicht, dass es kontraproduktiv ist, das wäre jetzt nicht so fatal, wenn es keine Sünde wäre, sondern das Problem ist, das ist eine Sünde. Die Muslime trinken kein Alkohol, sie essen kein Schweinefleisch, begehen keinen Zina, nehmen keine Zinsen, versuchen islamisch zu leben, um so wenig Sünden zu begehen wie nur möglich, aber dann fallen sie doch in diese Falle des Teufels und machen Da'wah ohne Wissen, und damit sündigen sie Und am Ende wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen bestrafen, wie wir sehen werden. Erst einmal, wo steht überhaupt, dass Al-Basira eine Voraussetzung ist? Allah azza wa jalla sagt, اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Und wo ist hier jetzt die Einsicht, Al-Basira? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Al-Hikmatu, Weisheit ist Wissen. Denn ohne Wissen kann man nicht weise sein. Also ist implizit in dieser Hikmah die Weisheit mit erwähnt. Und die Weisheit definierte Ibn Qayyim rahimahullah, indem er sagte, Al-Hikmatu fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Al-Hikmatu, die Weisheit, ist das zu tun, was zu tun ist, in der richtigen Zeit, auf der richtigen Art und Weise. Das heißt, man macht nicht alles immer, egal wie, sondern man macht eben das, was angebracht ist, was Pflicht ist, zu einer bestimmten Zeit, eben die für diese Sache angegeben wird, beziehungsweise die für diese Sache vorausgesetzt wird, und auf einer richtigen Art und Weise. Und das ist Wissen. Wann mache ich etwas und wie mache ich etwas, dafür benötige ich Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, und hier in dieser nächsten Ayah wird Al-Basira nun klar und deutlich als Voraussetzung erwähnt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَ. Sag, dies ist mein Weg, ich rufe dazu auf, mit Einsicht, ich und diejenigen, die mir folgen. Das heißt, in dieser Aya wird klipp und klar erwähnt, dass der Aufruf zu Allah, zu diesem Weg Allahs Azza wa Jal, eine Bedingung hat, und das ist Al-Basira. Und das heißt im Umkehrschluss, dass derjenige, der nicht mit Basira zu Allah aufruft, nicht zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört und nicht zu denjenigen, die mit ihm, also mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu Allah aufrufen. Also قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, sagt, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah auf. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ, mit Einsicht, mit Wissen, mit Kenntnis. أَنَا, ich, وَمَنِ اتَّبَعْنِي, und wer mir folgt. Also er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ruft mit Einsicht auf, also mit Basira. Und diejenigen, die ihm folgen, rufen mit Einsicht auf. Das heißt, diejenigen, die nicht mit Einsicht aufrufen, gehören sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, folgen sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Antwort lautet nein. Das sind also zwei Ayat, die uns klar machen, wie wichtig es ist, dass man diese Basira besitzt. Und die Basira, wie Al-Imam Ibn Qayyim vorhin, wie ich das vorhin erklärt habe, da braucht man drei Stufen, drei Themen, in denen man Einsicht hat. Erst einmal die Namen und Eigenschaften Allahs, zweitens die Gebote und Verbote und drittens die Versprechungen Allahs und die Drohungen Allahs. Er versprach das Paradies für die Gläubigen, und er drohte den Nichtgläubigen mit dem Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Wer Da'wa machen möchte, muss Kenntnis haben über all dies. Er muss erst einmal wissen, zu wem ruft er überhaupt auf? Zu wem rufen wir überhaupt auf? Die Da'wa, welchen Sinn hat diese Da'wa? Zweitens, derjenige, zu dem wir aufrufen, was will er denn von uns? Und das sind die Gebote und Verbote. Und drittens muss er wissen, und wenn man sich nicht unterwirft und diesem Aufruf nicht nachgibt, was passiert dann? Beziehungsweise, wenn man dem folgt, was hat man davon? Und das ist eben die Versprechung oder die Drohung. Das heißt, das sind die Themen, die wir brauchen während der Da'wah. Zu wem rufst du auf? Was sollst du bitte schön tun? Was bekommst du dafür, wenn du es umsetzt? Und was nicht, wenn du es nicht umsetzt? Das werden wir inshallah in den nächsten Vorträgen noch detaillierter. Aber wie gesagt, heute erst einmal nur, wie schlimm ist es, Da'wah zu machen ohne Wissen? Und noch einmal, die Lage, die wir momentan haben, sieht wie folgt aus, dass, und ich nehme jetzt mal eine Prozentzahl, die ein Sheikh benutzt hat, wie wir gleich sehen werden oder am Ende sehen werden, dessen Fatwa. Er sagte, 99%, wenn nicht 100, sagte er, machen Da'wah ohne Wissen. Und das sehen wir ja. Das sehen wir ja, ob im Internet, wie gesagt, auf den Facebook-Seiten, die Kommentare, ob auf der Straße, egal wo du siehst, wie Menschen über die Religion reden, ohne jegliches Wissen. Und das ist eine fatale Angelegenheit. Und das Unwissenheit zu überbieten, ist ja wirklich eine Kunst. Und zwar die Kunst ist, also was ist noch schwieriger als unwissend zu sein? Und zwar von Unwissenden zu lernen. Und man weiß, dass sie unwissend sind. Und wir sind in einem Land, in dem man normalerweise doch schon einigermaßen gebildet wird. Ja? Gut, man könnte vielleicht noch gebildeter sein, aber man muss zugeben, man lernt ja schon einiges. Und Kompetenz ist eines der wichtigsten Tugenden hier in diesem Land. Aber nicht bei uns Muslimen. Jedenfalls nicht bei uns Muslimen, wenn es um die Religion geht. Bei uns Muslimen muss es der beste Oberarzt sein. Und wir jammern und beppern rum, wenn es nicht der beste Chefarzt ist. Und wenn es nicht der beste Kfz-Mechaniker ist, dann sagen wir auch, wie kannst du nur und hast du denn noch und so weiter. Und wenn es nicht der beste Buchhalter ist, der Steuerberater ist und so weiter und so fort, da regen wir uns auf. Außer beim Wissenserwerb über die Religion, da ist es uns, das ist Tatsache, egal, ich habe ein Video gesehen, ich habe eine Facebook-Seite gefunden, ich habe einen Bruder auf der Straße gefunden, der hat mich angesprochen. Und man nimmt es auf. Man nimmt es auf. Ich habe noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, ja, ich habe so seit 2 Monaten Magenschmerzen und so Krämpfe. Ich habe auf der Straße einen gesehen, der hat mir gesagt, du sollst Kamillentee trinken. Habe ich noch nie gesehen. Alle gehen zum Arzt oder ins Krankenhaus. Aber wir Muslime, wenn es um die Religion geht, ich habe auf der Straße einen Bruder gesehen, der hat mir dies und jenes gesagt. Geht's dir noch gut? Muss man sich fragen. Machst du so oder bist du wirklich also vom Gedächtnis her, von der Intelligenz her, dermaßen tief gesunken, dass du wirklich jedem, den du triffst auf dem Weg, dass du von ihm Wissen nimmst? Es ist einfach eine Katastrophe. Da bekommt man mit, ja, ja, ich habe bei einem, fange ich an zu lernen. Wer ist denn dieser einer, bei dem du anfängst zu lernen? Stell dir mal vor, bitteschön, du hast eine Krankheit, du brauchst eine Therapie, brichst dir diese Therapie ab, die der Professor, Doktor, irgendjemand gesagt hat, und gehst zu einem, der unbekannt ist, den kennt kein Mensch auf dieser Welt, und sagst, ja, ich habe die Therapie hier abgebrochen bei Professor, Doktor sowieso, ich mache jetzt bei dem XY die Therapie. Was für eine Therapie machst du da weiter? Wie soll denn das gehen? Ja, der hat eine schöne Nase und schöne Augen und sieht gut aus und so weiter. Nach welchem Maßstab lernst du oder nimmst du Menschen als Lehrer? Und hier kann man nicht hier um die Qiyama kommen und sagen, ja Allah, ich habe es nicht gewusst. Nein, also solch eine Unwissenheit wird nichts vergeben und verziehen. Denn du bist ja schuld, du musst gucken. Und Ibn Sirin sagte es. Er sagte, inna hadha al-ilma dinun. Fanduru amman ta'khudu dinakum. Dieses Wissen ist Religion. Hier geht es nicht um Brötchen backen. Hier geht es nicht um Felgen. Hier geht es um Religion. Um nicht um Leben und Tod. Hier geht es um Jannah oder Jahannam. Diese Angelegenheit, dieses Wissen ist Religion. So achte darauf, sagt er, rahimahullah, von wem du dein Wissen nimmst. Und da tut es mir leid, wenn Menschen daherkommen zu irgendeinem auf der Straße, nur weil er ein Bart hat oder kein Bart hat, nur weil er eine Mütze hat oder keine Mütze hat. Allahu a'lam, warum man diese Person nun gefragt hat über die Religion. Und dann kann man nichts sagen, außer, möge Allah dich recht leiten. Aber du musst die Verantwortung ziehen, wenn dieser Mensch dir sagt, hör mal zu, im Islam sieht es so und so aus, obwohl es nicht so ist. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sagte, أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sich eher zur Fatwa wagt, ist derjenige, der sich eher in die Hölle wagt. Das heißt, derjenige, der bei dem es ganz einfach ist, dass er mal eine Fatwa gibt. Hast du Fragen? Bitte schön. Das sieht man ja sehr oft, werden dann immer Kommentare zum Beispiel auf Facebook geschrieben. Einfach so. Ja, irgendeine Frage, ich habe den Islam angenommen, habe Konflikte mit meinen Eltern, was ist euer Tipp? Bitteschön. Zack, zack, zack, zack, wird geantwortet. Bist du befugt zu antworten? Hast du von irgendeinem Scheich die Erlaubnis bekommen, dass du auf islamische Fragen antwortest? Ja, das ist doch nicht so schlimm. Also hier geht es doch nicht um die Religion, hier geht es um irgendwas soziologisch, psychologisch, irgendwas. Hier geht es um die Religion. Jemand ist Muslim geworden, will wissen, wie verfährt er nun weiter als Muslim. Zwei Beispiele will ich hier erwähnen, die ich mitbekommen habe. Auf der einen Seite jemand, der den Islam annehmen will und gefragt und Menschen fragt, gut, er hat ja noch nicht gelernt, wie man im Islam lernt, die Religion lernt. Ja? Nun kommt dieser arme Mensch zu einer Person, zu einer inkompetenten Person und er sagt, ich möchte den Islam annehmen. Ja, überleg dir das nochmal 3-4 Tage. Nee, ich bin bereit. Ja, aber guck mal, nicht voreilig. Ja, also schlaf mal ein paar Tage. Nächste Woche können wir, hast du denn den Koran komplett gelesen und so weiter? Ja, ich glaube an Allah. Nee, da, bitte, ja, also was soll denn das? Er sagt, ich bin bereit. Dann heißt nur, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Auf der anderen Seite, eine Person neu im Islam versteht einiges nicht im Koran. Neu im Islam, ganz neu, frisch. Ja, ich kann das nicht verstehen, also ich finde das nicht gut. Kafir, bist kein Muslim mehr. Sofort, knallhart. Ja, Sekunde mal, das ist jemand, der hat nicht 20 Jahre als Muslim gelebt. Neu, gestern, vorgestern hat er den Islam angenommen. Und diese Menschen machen Dauer. Das ist ja das Katastrophale an dieser ganzen Sache. Diese Menschen sagen, wir machen Dawa und wir rufen zu Allah auf. Wie willst du denn Dawa machen, wenn du das Minimum überhaupt nicht mal kennst? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sich eher zur Fatwa wagt, ist derjenige, der sich eher in die Hölle wagt. Das heißt, diese Schnelligkeit in der Fatwa, dass man nicht innehält, dass man nicht geduldig ist, dass man nicht erst einmal Rücksprache hält mit Gelehrten und Schuyuch, dass man sofort, gib mir die Frage, ich gebe dir sofort die Antwort. Derjenige, der das so schnell macht, ist derjenige, der so schnell Richtung Hölle rennt, Richtung Jahannam rennt. Denn er nimmt dann die Verantwortung für alle Fehler, die diese Person macht. Diese Person sagt, ja Allah, ich habe einen gefragt. Wenn er neu im Islam ist, kann er nichts anderes sagen. Aber wenn du schon Muslim bist, schon lange, und du weißt, Allah Azza wa Jal sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal sagte nicht, فَاسْأَلُوا النَّاسَ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Er hat nicht gesagt, fragt die Menschen, wenn ihr nicht wisst. Er sagte, fragt die Leute des Wissens. Ahlul Dhikr um Ahlul Ilm. Fragt die Leute des Wissens. Der neue Muslim hat die Ayah noch nicht gehört. Aber derjenige, der schon etwas länger im Islam ist, der weiß, es gibt diese Ayah. Ich kann nicht jeden, der nicht bei drei auf der Palme ist, fragen, ob denn das im Islam so ist oder anders ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. Möge Allah uns davor bewahren. Wer über mich etwas sagt, was ich nicht gesagt habe, der soll sich auf sein Haus in der Hölle vorbereiten. Und wem eine Antwort gegeben wurde, ohne Wissen, dessen Sünde lastet auf demjenigen, der ihm die Antwort gab. Bitteschön. Das heißt, wenn ich eine Antwort gebe, ohne Basira, ohne Wissen, dann werde ich dafür die Sünden übernehmen. Das klassische Beispiel, Eheschließung auf der Straße. Wenn das keine richtige Eheschließung ist, wie ist dann diese Beziehung? Ist Sinne oder nicht? So, wer übernimmt jetzt die Sünde? Die zwei Personen, die arme Frau, die ist neu im Islam, die weiß das nicht. Der Muslim, der den Islam angenommen hat, an diesem Infostand, weiß es anscheinend auch nicht. Jetzt kommt diese Person und fragt, ja, du hast ja den Islam jetzt angenommen, so, jetzt müsst ihr islamisch heiraten. Wo ist der Wali? Wann war der letzte Beischlaf, damit wir überhaupt wissen, ob sie nun heiraten darf oder erst die Periode abwarten darf? Ist sie schwanger oder ist sie nicht schwanger? Denn ansonsten müsste sie warten, bis sie das Kind gebärt. Und so weiter und so fort. Wer übernimmt jetzt die Sünden, wenn das keine islamische Ehe ist? Die Person, die diese falsche Ehe geführt hat, beziehungsweise abgeschlossen hat oder beschlossen hat. Das heißt, dieses Pärchen denkt man, sie sind verheiratet, haben eine unislamische Beziehung, machen also Zina, möge Allah uns davor bewahren, wenn diese islamische Ehe nicht richtig war. Und derjenige Mensch bekommt nun die Sünde dafür. Möge Allah uns davor bewahren. Und die Frage, die sich stellt, lautet, warum? Warum? Kann man denn nicht warten und einfach mal ein paar Leute fragen? Ja, ich habe das nicht gewusst, das mit dem Beischlaf und der Schwangerschaft. Und ja, und deswegen darfst du keine Dauer machen. Und deswegen darfst du keine Dauer machen. Weil du kein Wissen in der Religion hast. Und dann kommen natürlich einige und sagen, ja, soll ich denn ganze Sahih al-Bukhari auswendig können? Wir hatten das behauptet. Dieses Verharmlosen des Wissens während der Dauer ist fatal. Und diejenigen müssen die Verantwortung nun dafür tragen, die den Menschen gesagt haben, mach Dauer, mach da, bist Muslim, mach Dauer, mach einen Infostand. Da sind die Bücher, geh und mach Infostand. Und hör dir die Leute, die gegen den Islam sind, nicht an. Und hör dir die Leute, die und so weiter und so fort. Wenn man zum Wissen aufruft und sagt, es ist haram, Dauer zu machen, ohne zu wissen, dann wird man abgestempelt, diese Person ist gegen Dauer, diese Person liebt nicht die Infostände, diese Person, nein. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, dass wir ohne Basira keine Da'wa machen dürfen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und nun zu Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Und es gibt ja natürlich einige Leute, denen gefällt Ibn Taymiyyah nur dann, wenn er etwas sagt, was ihrer Neigung auch entspricht. Das ist leider so. Aber wenn er etwas sagt, was ihrer Neigung nicht entspricht, dann murmeln die dann. Was sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah? Er sagte, وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَمِدُ الْكَذِبِ. Das heißt, wer über die Religion etwas sagt, ohne Wissen, ist ein Lügner, selbst wenn er die Lüge nicht beabsichtigt. Bitteschön. Wer über die Religion redet ohne Wissen, ist ein Lügner. Ja, und jetzt, wo ist das Problem? Herr, der Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer anderen Überlieferung: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer absichtlich über mich lügt, soll sich auf seinem Platz im Feuer vorbereiten. Wer absichtlich lügt. Was bedeutet Lügen? Welche Formen der Lüge gibt es? Hier sagt Ibn Taymiyyah, wer über die Religion ohne Wissen redet, ist was? Ein Lügner. Auch wenn er die Lüge nicht beabsichtigt hat. Er wollte ja nicht lügen, aber er hatte kein Wissen. Wie viele Leute lügen im Facebook an den Infoständen, weil sie kein Wissen haben. Und es sind Lügner, so wie Ibn Taymiyyah es sagt. Und Ibn Taymiyyah sagte dann weiterhin, er gab viele Beispiele dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diejenigen, die falsch geredet haben in der Religion, Lügner genannt hat. Kadhaba fulan. Er lügte. Der oder der andere, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in mehreren Fällen. Und er meinte damit, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Er hat es Lüge genannt. Deswegen, barakallahu fikum, muss man davor achten. Wie viele Menschen reden über den Islam? Sie wollen, denken sie, etwas Gutes tun. Da'wah ist etwas Schönes. Da'wah ist das Allerbeste. Ja, aber für diejenigen, die Wissen haben. Und dann kommt man natürlich mit dem Hadith, Balliru anni walau ayah. Ja, und jetzt? Wo steht jetzt da, dass jeder reden darf? Steht da irgendwo, dass jeder ohne Wissen reden darf? Steht da überliefert oder vermittelt über mich, auch wenn es nur eine Ayah ist, auch wenn ihr kein Wissen habt? Du brauchst Wissen über diese Ayah. Wenn du nicht diese Ayah kennst, darfst du sie nicht weitergeben. Wenn du den Hadith nicht kennst, darfst du ihn nicht weitergeben. Wenn du ihn kennst, bitteschön, das ist genau das, was wir hier sagen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Widerspruch zwischen dieser Ayah. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Sagt, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah auf mit Einsicht, also mit Wissen, ich und wer mir folgt. Und auf der anderen Seite den Hadith übermittelt, von mir, auch wenn es nur eine Ayah ist, da ist überhaupt kein Gegensatz. In beiden Fällen bedeutet es, wir benötigen Wissen. Aber diejenigen, die über Allah reden und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und über den Islam, ohne Wissen, in beiden Fällen, haben sie da die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt? Nein. Sondern er hat dann gelogen. Weil das Allah bzw. der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht sagt. Ibn Taymiyyah sagt jetzt weiterhin: وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. فَإِذَا كَانَ خَطَأُ. Jetzt geht es weiter mit der Aussage von Ibn Taymiyyah. فَإِنْ كَانَ خَطَأُ الْمُجْتَهِدِ الْمَغْفُورِ لَهُ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَلَّمَ بِلَا اجْتِهَادٍ يُبِيحُ لَهُ الْكَلَامَ فِي الدِّينِ فَهَذَا خَطَأُهُ أَيْضًا مِنَ الشَّيْطَانِ مَعَ أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتُبْ وَالْمُجْتَهِدُ خَطَأُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Das heißt, Abu Bakr, Ibn Mas'ud und andere Gefährten sagten, wenn sie nach ihrem Ermessen geantwortet haben, sie mussten eine Fatwa geben und sie haben sich angestrengt. Mit Wissen haben sie versucht, eine Fatwa zu geben. Sie sagten danach, nachdem sie die Antwort gegeben haben, sollte dies richtig sein, so ist es durch Allah. Also durch Allahs Hilfe habe ich diese richtige Antwort gegeben. Sollte es aber falsch sein, meine Antwort, so ist es durch mich und dem Shaitan, und Allah und sein Gesandter sind davon frei. Jetzt sagt Ibn Taymiyyah weiter, wenn der Fehler des Gelehrten, nicht des Otto Normalverbrauchers, wenn der Fehler des Gelehrten dem dafür vergeben wird. Also für seinen Fehler wird vergeben. Vom Shaitan ist, also wenn dieser Fehler des Gelehrten vom Shaitan ist, wie sieht es dann mit demjenigen aus, der sich ohne Wissen zu haben, das Reden über die Religion erlaubt? Erst recht vom Shaitan. Also der Gelehrte, sagt Ibn Taymiyyah, wenn er einen Fehler gemacht hat, dann war das vom Shaitan. Warum? Shaitan hat ihn etwas gehindert, die Wahrheit zu erkennen, obwohl der Gelehrte sich angestrengt hat. Wird er bestraft oder belohnt? Der Gelehrte wird belohnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Idha hakama al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid." Wenn der Gelehrte, nicht wenn der Mensch, idha ijtahada al-insan, nein, sondern wenn der Gelehrte oder der Führer sich anstrengt und richtig liegt, bekommt er zwei Belohnungen. Und wenn er sich anstrengt und falsch liegt, bekommt er was? Eine Belohnung. Einige nun von uns denken, die Facebook-Dawa-Leute und die Leute an den Infoständen, denken, ah ja, der Hadith, der spricht mich an. Dieser Hadith ist für mich. Wenn ich mich anstrenge und richtig liege, bekomme ich zwei Belohnungen von Allah. Und wenn ich mich anstrenge und falsch liege, bekomme ich nur eine Belohnung. Nee, hättest du gern. Das gilt für den Gelehrten, für denjenigen, der Wissen hat, nicht für den Unwissenden. Und das ist ja das Fatale. Viele denken, es ist erlaubt, einfach so drauf loszureden in der Religion. Denn in beiden Fällen, ob ich richtig oder falsch liege, Alhamdulillah, ich werde ja belohnt. Nein. Und wer das den Leuten behauptet, dass es so ist, also der hat ja überhaupt nichts verstanden im Islam. Sondern dieser Hadith erklärt klipp und klar, wer kompetent ist, um selbstständig Urteile zu fällen, dabei während seiner wissenschaftlichen Arbeit aber einen Fehler macht, der wird nicht bestraft dafür. Warum? Dann würde ja kein Mensch mehr, kein Wissenschaftler, kein Islamwissenschaftler mehr Urteile fällen. Wenn dem so wäre, wenn du Fehler machst, sofort bestraft. Dann würde ja jeder Alim sagen, ach, tut mir leid, ich kann nicht beantworten. Deine Frage kann ich leider nicht beantworten. Ist mir zu gefährlich. Aber damit die Menschen Lösungen bekommen für ihre Probleme, hat Allah den Gelehrten erlaubt, strengt euch an, in beiden Fällen werdet ihr belohnt. Ob ihr richtig liegt, dann doppelt belohnt für die Anstrengung und für das Richtigliegen. Und wenn ihr falsch liegt, dann bekommt ihr die Belohnung zumindest für eure Anstrengung. Das jetzt zu übernehmen auf jeden einzelnen Menschen, der heute den Islam angenommen hat und der immer noch nicht Al-Fatiha lesen kann und dem, wenn du sagst, was ist Mudaf und Mudaf Ilay, weiß er überhaupt nicht, was das ist. Und wenn du ihn fragst, was Hadith al-Mu'allaq und al-Mursal und so weiter und so fort, sagt er, was ist das? Karussell, Mursal, was ist das? Ja, dann kann er dir nicht antworten. Dann darf er nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch nicht bestraft wird, wenn er drauf losredet. Er sagt also, Ibn Taymiyyah rahimahullah, wenn der Fehler des Gelehrten, dem dafür vergeben wird, vom Shaitan ist, wie sieht es dann mit demjenigen aus, der sich ohne Wissen zu haben, das Reden über die Religion erlaubt? Dessen Fehler ist ebenfalls vom Shaitan. Über wen geht es jetzt gerade? Es geht um denjenigen, der unwissend ist. Dessen Fehler ist ebenfalls vom Shaitan. Doch dieser wird dafür bestraft, wenn er es nicht bereut. Ist es also eine Sünde oder nicht? Wenn wir über Reue, Taube reden, dann ist es eine Sünde, über die Religion zu reden ohne Wissen. Der Gelehrte, dessen Fehler vom Teufel ist, dem wird vergeben. Der Gelehrte, dem wird vergeben. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allah hebt das Wissen nicht auf, indem er es aus den Menschen wegnimmt, sondern er hebt es auf durch den Tod der Gelehrten. Wie geht das Wissen verloren? Es geht verloren, indem die Gelehrten sterben. Diejenigen, die das Wissen in sich haben, sterben dann und somit wird weniger Wissen da. Wenn keine Gelehrten mehr bleiben, nehmen sich die Menschen unwissende Personen als Lehrer, die sie fragen. Diese antworten ohne Wissen, so gehen sie selbst in die Irre und lassen Menschen in die Irre gehen. Und das ist das, was wir haben. Wir haben zum Beispiel Städte, in denen es keine Gelehrte gibt oder keine Schujuch gibt. Was machen die Menschen dann? Ene mene mist, das rabbelt in der Kiste, kann ich dich mal fragen, wie bete ich? So machen die das. Der Erste, den ich dann auf der Straße sehe, der so ungefähr aussieht wie ein Muslim, Salam alaikum, kann ich dich bitte fragen, wo ist das? Ist das das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat? Das ist, also ich weiß wirklich nicht, wie manche Menschen denken. Und noch einmal, in Sachen Dunya, da sind wir ganz penibel. Oh, obacht. Du gehst nicht zu irgendeinem Neurologen. Nee. Gibt ja mehrere Neurologen in der Stadt. Aber nein, ich frage erstmal, wie ist denn der Neurologe? Ist der gut? Kannst du ihn empfehlen? Hab nicht so viel gehört von dem. Okay, dann guckst du mal einen anderen Arzt, dann fragt man den Hausarzt. Schön wäre es, wenn man auch einen Hausscheich hätte. Dann fragt man den Hausarzt, darf ich eigentlich zu dem Neurologen? Ach, da würde ich nicht hin. Nee, da würde ich nicht hin. Also, ist zwar mein Kollege, aber da ich wirklich gewissenhaft arbeiten möchte, würde ich sagen, gehen Sie lieber zum anderen Neurologen. Und so weiter. Gehst du zu irgendeinem Catering-Service? Gehst du zu irgendeinem Schreiner? Gehst du zu irgendeinem Mechaniker? Jeder von uns, jeder normale Mensch fragt zuerst, wie ist denn das? Wir hatten hier Erfahrung mit dem Mechaniker. Ist der empfehlenswert? Was sagen denn die anderen Mechaniker über ihn? Warum gibt es denn die ganzen Zeitschriften hier, die Stiftung, Warentest und so weiter und so fort? Warum gibt es denn sowas? Damit nicht jeder behaupten kann, hallo, mein Produkt ist das Beste. In jeder Sache gibt es ja geprüft und im letzten Test Note 2, im letzten, und jeder von uns achtet, das, ja, Note 3, nee, nehme ich nicht, nee, die Waschmaschine kaufe ich nicht. Aber in der Religion, Junge, das ist egal. Kannst du zwei Wörter sagen? Dann sag mir, was Islam ist. Da muss man, also Entschuldigung, also ich weiß nicht, wie man das psychologisch nennt. Dieses Verhalten müsste vielleicht auch erstmal erforscht werden, dass man sehr, sehr, sehr, sehr strikt in der Dunya nur von Wissenschaftlern nimmt, aber in der Religion, da ist es sowas von egal, wer das ist, von dem ich das Wissen nehme. Hauptsache, kann gut reden. Subhana Rabbi al-Hafi. Und jetzt ein Hadith, also wem dieser Hadith nicht hilft, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, also das ist wirklich vielleicht noch ein Versuch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ashaddu an-nasi 'adab yawm al-qiyamah. Rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiy. Aw rajulun yudhillu an-nasa bighayri 'ilm. Aw musawwirun yusawwiru at-tamathil." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige oder diejenigen unter den Menschen, die am schlimmsten bestraft werden, yaumul qiyamah, funktionieren die Alarmsirenen? Die am schlimmsten bestraft werden, yaumul qiyamah. Also manchmal denke ich mir, sag mal, glauben diese Leute nicht an Jahannam? Die einfach so über die Religion reden. Der Prophet a.s. sagte, diejenigen unter den Menschen, die am schlimmsten bestraft werden am Tag der Auferstehung sind, jemand, der einen Propheten tötete oder von einem Propheten getötet wurde, und jemand, der die Menschen durch Unwissenheit in die Irre führt, und ein Bildhauer, der Skulpturen erstellt. Wichtig für uns in diesem Hadith ist nun wer? Und jemand, der die Menschen durch Unwissenheit in die Irre führt. Hast du denn keine Angst, in Jahannam zu landen, wenn du über die Religion redest, ohne Wissen? Und Ibn Mas'ud, radiallahu anh, und Ibn Abbas sagten, man afta an-nasa fi kulli ma yastaftunahu fihi majnun. Beide sagten, es wird, also wer auf alles antwortet, worüber er gefragt wird, ist verrückt. Diagnose? Verrückt. Das ist wirklich eine psychische Krankheit, wenn man auf alles eine Antwort hat. Frag mich, ich antworte. Das ist nicht normal, also das macht kein normaler Mensch. Ja, weil, wie gesagt, reden wir mal wieder über die Dunya. Ja, da sind wir ja viel strikter, ja, obwohl sie zu Ende geht, diese Dunya, obwohl wir von ihr nichts mitnehmen werden, außer unsere Taten. Aber da sind wir strikt. Gibt es irgendeinen, der einfach drauf losgeht, wenn er etwas benötigt? Egal, ob der Mensch, von dem er etwas nimmt, von der Dunya, Wissen darüber hat oder nicht? Nein. Man erkundigt sich zuerst. Denn stell dir vor, jemand würde über alles reden, in der Dunya, ja? Was ist das beste Auto, was ist das beste Flugzeug, welches Holz ist das beste und was sind die verschiedenen soziologischen Theorien und was ist die Formel oder die in der Thermodynamik und so weiter und so fort. Und der hat auf alles eine Antwort. Der ist doch nicht immer normal. Jeder Mensch würde sagen, von dem nehme ich nichts. Warum? Weil er auf alles eine Antwort hat. Der ist nicht mehr normal. Und es gibt solche Leute, die psychisch labil sind, weil sie können nicht sagen, Entschuldigung, ich habe keinen, ich weiß es nicht. Die Gelehrten sagen, nisful ilm la adri, wa nisful jahli adhunnu wa a'taqid. Adhunnu. Das heißt, die Hälfte des Wissens ist zu sagen, ich weiß es nicht. Und die Hälfte der Unwissenheit ist zu sagen, ich glaube, also ich vermute. Im Sinne von vermuten, nicht glaube im Sinne von Aqida, sondern ich vermute. Es gibt Leute, die sagen, ja, also meines Erachtens, ich würde da tendieren dazu und, ja, weißt du es? Nee, aber, und die fangen dann einfach an zu philosophieren über die Religion. Diese werden bestraft dafür von Allah subhanahu wa ta'ala. Das müssen die wissen. Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte, لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولها, oder ich übersetze erstmal diesen Satz, Imam Ahmad sagte, niemand sollte sich zum Beantworten von Fragen aufstellen, bis er fünf Eigenschaften besitzt. Also, Fragen in der Dunya. أولها أن تكون له نية. فإن لم تكن له نية, لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. Die erste Voraussetzung ist, dass er eine reine Absicht besitzt. Denn wenn er keine reine Absicht hat, wird er kein Licht haben und seine Aussagen ebenfalls. Was heißt denn, dass er selbst erleuchtet und Licht hat und seine Aussagen? Das heißt, dass sie auch zu den Menschen gelangen. Wenn du keine Absicht hast, keine reine Absicht hast, wird deine Aussage nicht die Menschen erreichen. Deswegen sagen die Ulama zum Beispiel über Riyad al-Salihin, das Buch, oder die 40 Hadith des Nawawi, rahimahullah, er ist ein Büchlein und er ist nicht der Erste und nicht der Letzte gewesen, der 40 Hadith zusammen getan hat in einem Buch. Aber warum ist sein Werk überall in so vielen Sprachen? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas macht das. Al-Ikhlas lässt deine Aussage fruchten. Al-Ikhlas lässt deine Handlung auch eine gute Auswirkung haben. Aber wenn du etwas machst für einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah azza wa jalla deine Aussagen und deine Handlung nicht segnen. Das ist die erste Voraussetzung. والثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة. Zweitens, dass er Sanftmütigkeit, Besonnenheit und Ruhe besitzt. Jemand, der Da'wa macht, darf kein Kasperle sein. Ja, also das darf kein Mensch sein, der herumspringt. Und jemand, der Da'wa macht, muss besonnen sein, ein ruhiger Mensch sein, feinfühlig sein, liebevoll sein. Das ist jemand, Allah subhanahu wa ta'ala, als er Musa und Harun zu Pharaon schickte, was sagte er ihnen? Sagte er ihnen, beleidigt ihn, ja, und gibt ihm harte Worte. Dieser Kafir, dieser Tarut, gibt es einen Tarut, der größer ist als Pharaon? Er sagte, ana rabbukumul a'la. Er sagte, ich bin euer höchster Gott. Und trotzdem sagte Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan, und sagt ihm sanfte Worte. Du bist ein Da'ia. Du machst Da'wa. Also muss es sanftmütig sein. Ja? Und ein Da'ia, der zu Allah aufruft, darf man nicht lachen, natürlich, aber man kann es auch übertreiben. Man muss besonnen sein. Ja? Man muss anständig sein, ein gutes Benehmen haben, keine schlimmen Wörter benutzen, nicht beleidigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das vorgemacht, als er zu Aisha gesagt hat, ich wurde nicht entsandt, um zu spotten. Ja? Das heißt, Rasul alaihi salatu wasallam war ein Mensch, der zwar lächelte, aber diese Qahqaha, ja, dieses Ha-ha-ha-ha und so weiter, ja, auf dem Weg der Da'wah, das ist nicht angebracht. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. Das heißt, drittens, dass er in dem, worüber er spricht, kompetent ist und Wissen besitzt. Der muss doch wissen, worüber er redet, was er da sagt. Ob es jetzt gesagt wird oder erst später. Die Weisheit in der Da'wah. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir es später machen? Sollen wir es auf diese Art machen oder auf eine andere Art machen? In der Da'wah geht es nie mit dem Kopf durch die Wand, sondern man muss sanftmütig sein und man muss weise sein. Viertens, الرابعة الكفاية أي من العيش وإلا ما ضغه الناس. Viertens, dass er genügend Versorgung besitzt, ansonsten werden die Menschen ihn belästigen. Dann, wenn du nicht genug Versorgung besitzt, dann wird jeder sich lustig machen über dich. Die Menschen werden dich schlecht darstellen. Ah, guck mal, dieser Bettler, ja, der macht dir Da'wah, um Geld zu verdienen und so weiter. Und deswegen muss ein Da'ia selbst genug haben, damit er die Menschen nicht braucht. Denn wenn du Da'wah machst und du bist abhängig vom Euro, dann wird deine Da'wah nicht also glasklar sein. Ja? Das sind die Aussagen von Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Al-Qudatu thalatha. Ithnani fin-nar wa wahidun fil-jannah. Rajulun 'arafa al-haqqa fa qada bihi fa huwa fil-jannah. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. Der Prophet عليه الصلاة والسلام sagte, die Richter sind drei. Zwei sind im Feuer und einer ist im Paradies. Jemand, der die Wahrheit erkannte und dementsprechend urteilt, dieser ist im Paradies. Jemand, der die Wahrheit erkannte und nicht dementsprechend urteilt, sondern im Urteil ungerecht war, dieser ist im Feuer. Und jemand, der die Wahrheit nicht erkannt, hat kein Wissen. Und für die Menschen ohne Wissen urteilt, dieser ist im Feuer. Hier sagte Sheikh Al-Bassam, rahimahullah, der diesen Hadith erläuterte, der Dritte ist ein Richter, der die Wahrheit nicht erkannte und das islamische Urteil nicht verstand, weil er kein Wissen hat. Doch er maßt sich an, ohne Wissen ein Urteil zu fällen. Dieser ist im Höllenfeuer, gleich ob er richtig oder falsch lag. Das sind Aussagen von Gelehrten. Und wichtig ist dabei auch, liebe Geschwister, barakallahu fikum, dass Al-Basira nicht nur Wissen im Sinne von Informationen ist, sondern auch Wissen im Sinne von Benehmen ist. Wir brauchen auch Benehmen. Und darüber haben die Ulama viel gesagt. Eine Aussage ist von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Er sagte, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabi nafsihi sanatayn thumma sanatayn. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, die Menschen sind zur Verbesserung ihres Benehmens 2 Jahre verreist und dann nochmal 2 Jahre. Wer von uns hat sich jemals um sein Benehmen gekümmert und ist zu einem Scheich gegangen, sagte, ja, Scheich, bitte erzieh mich. Ich bin wohl erzogen daheim. Brauche ich nicht, brauche keinen Scheich zum Erziehen. Die As-Salaf al-Salih von Sahaba und Tabi'in und andere, die sind zu den Shuyukh gegangen, nicht nur um Aqidah, Fiqh und Mustalah zu lernen, sondern auch um Erziehung zu genießen. Warum hast du so geredet? Warum hast du das getan? Viele Ulama haben ihre Schüler erzogen und das ist tatsächlich die richtige Erziehung. Abdurrahman ibn al-Qasim, der Schüler von Al-Imam Malik, sagte, ich begleitete den Imam 20 Jahre. In 18 Jahren davon habe ich Benehmen gelernt. In 18 Jahren. Und viele von uns wollen, heute nehmen sie den Islam an oder sind zurückgekehrt zum Islam. Ja, ich bin schon seit 3 Jahren Muslim. Ja, Mabruk, 11 Mabruk. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Und jetzt? Wurdest du erzogen in diesen 2, 3 Jahren? Und bitte, wenn ja, wo? Wo hast du Erziehung genossen? Wie viele von den Menschen haben immer noch einen schlimmen Wortschatz? Wie viele von diesen Menschen haben immer noch ein schlimmes Benehmen? Wie viele von diesen Menschen kennen überhaupt nicht die islamischen Benimmregeln? Sehr viele. Und die Tatsache, dass ich es lerne, ich muss mit rechts essen, ist eine Sache. Und die andere Sache, dass jemand mich immer erinnert, iss mit rechts, trink mit rechts, setz dich hin, wenn du trinkst, setz dich hin, wenn du isst, geh nicht so, senk deine Blicke. Man braucht jemanden, der einen dazu aufruft. Und das hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam getan, als er diesen einen Jungen gesehen hat, wie er so einfach so isst, ja, ohne Anstand, ohne Benehmen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, o Junge, iss vor dir, und also sag erstmal Bismillah und iss vor dir und iss mit rechts. Ja, das heißt, er hat diese Menschen erzogen dazu. Und als Abu Dharr al-Ghifari über Bilal radiallahu anhu gesagt hat, du Sohn der Schwarzen, dann sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, redet ihr denn hier mit dem gleichen Wortschatz in der Jahiliyyah? Und das gleiche bei und er wurde zornig, als Al-Aus wal-Khazraj wieder gegenseitig immer hochmütig waren in einiger Zeit, hat er das geändert. Das war ein Krieg zwischen diesen 2 Stämmen in Medina, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen erzogen, er hat ihnen nicht nur Wissen gegeben, theoretisches Wissen, wie machst du Wudu und wie betest du, sondern wie wirst du ein zivilisierter Mensch, ein islamischer Mensch, ein Mensch, dessen Charakter so ist wie der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn al-Mubarak sagte, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. Er sagte, wir benötigen ein wenig Benehmen, viel mehr als viel Wissen. Und heutzutage, wenn wir mal die Da'wa-Landschaft uns anschauen, haben wir weder Benehmen noch Wissen. Weder Benehmen noch Wissen. Man lernt nicht, es gibt keine Unterrichte. Und das Problem ist, man sagt den Leuten, mach Da'wa, machst schon Da'wa, noch nicht? Ach, mach Da'wa, warum schläfst du denn in der Da'wa? Wir müssen alle Da'wah machen. Und wo ist bitte das Angebot der Fortbildung, der Weiterbildung? Was für Fort und Weiter? Der Grundausbildung, wo ist denn das? Ja, wir haben ein Seminar gemacht. Ein Tag, ein Wochenende. Soll das ein Witz sein? Sieh mal hier bei der versteckten Kamera. Ein Wochenende, ein Da'wah-Seminar. Ja, sollen wir nichts machen? Doch, doch, Alhamdulillah, ein Seminar ist ja schon gut. Aber du darfst doch nicht den Leuten so das Gefühl geben, ihr habt gelernt. Was viele leider so haben, dieses Gefühl. Ja, ich war in einem Seminar 3 Tage. Wir reden hier von Religion. Wir haben nicht mal ein Kochgericht kannst du in 3 Tagen lernen. Bis du mal lernst, wie du schneidest, wie du grillst, wie du backst und so weiter, brauchst du doch viel länger. Und dann willst du Da'wah machen in 3 Tagen? Nein, wir machen Da'wah, wir verteilen nur, wir reden nicht. Lebst du auf dem Mars? Sagst du den Leuten, machst du so Da'wah? Die Leute werden zu dir kommen, Entschuldigung, wie ist denn das hier, ja? In Saudi-Arabien gibt es keine Kirchen und ihr habt hier Moscheen und so. Passiert doch oft an den Infoständen, oder nicht? Oder im Internet. Sagst du dann, da, wollen sie lesen oder nicht? Und das war's. Du wirst in einen Dialog verwickelt, ob du willst oder nicht. Und das ist die Weisheit, die wir bei der Da'wah brauchen. Wir müssen doch wissen, was passiert am Infostand. Wir müssen doch wissen, was passiert im Internet. Wir müssen doch wissen, was passiert im Paul Talk. Wir müssen doch wissen, was da alles passiert. Wenn ich denke, ich kann einfach Da'wah machen, ich verteile ohne zu reden, das kannst du an den Briefkästen machen. Du gehst zum Briefkasten, legst es rein und gehst. Alhamdulillah, mashallah. Aber wenn du da stehst, hallo, bitteschön, wer über den Islam was wissen will, oder irgendwie Kontakt haben will, hier bin ich. Dann wirst du gefragt werden, das ist klar. Und dann musst du wissen, wie antworte ich. Kommt jemand zu dir und sagt dir, ja, ihr glaubt doch an Mahdi. Ja, ja, stell dir jetzt mal vor, jemand geht an einen Infostand, will Da'wah machen, neu im Islam, zurückgekehrt zum Islam, Allahu A'lam. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ach, ich bin Muslim, ja, und du kennst ja bestimmt Al-Mahdi, oder nicht? Natürlich, Mahdi habe ich schon gehört, ja. Ja, der Mahdi, der ist ja gekommen, und, ja, echt? Ja, der war schon da, er ist auch schon gestorben, und so weiter und so fort. Und dann ist er weg vom Fenster. Dann denkt er, das ist der richtige Weg, weil er hat ja schon mal was vom Mahdi gehört. Aber er weiß nicht, dass das nicht der Mahdi ist, sondern eine Person, die behauptet, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Religion ändern zu können. Und das ist kein Mahdi mehr, das ist ein Prophet. Al-Mahdi ändert nichts an der Religion. Oder man steht am Infostand oder im Facebook oder irgendwo, im Paul Talk oder so, und dann kommt jemand und sagt, du darfst auf keinen Fall sagen, Allah ist über dem Thron. Warum nicht? Das ist Kufr und so weiter und so fort. Kufr ist gefährlich. Also sage ich es nicht mehr. So, und jetzt? Oder willst du mir etwas sagen? Du hast in diesem Seminar sämtliche Scheinargumente der ganzen Gruppen, ob das jetzt die Ahmadiyya oder die Ahbash oder egal welche Gruppen, hast du die alle durchgenommen? Also wo sind wir denn bitte, ja? Das bedeutet, Lernen ist ein langfristiger Prozess. Lernen geht nicht auf Knopfdruck. Keiner kann etwas lernen, einfach so. Sondern man braucht Zeit. Und wichtig ist, man braucht Erziehung. Wo sind denn bitte schön die Leute an den Infoständen und woanders, die diese Menschen betreuen? Ja, wir kommen sie manchmal besuchen. Ja, und jetzt? Kann ich auch besuchen gehen. Aber betreuen bedeutet, weiteres Wissen vermitteln. Wo sind denn die Unterrichtsreihen für diese Menschen? Wo sind denn die Ausbildungen für diese Leute? Und da darf keiner daherkommen und sagen, du bist gegen die Da'wah. Nein, mach Da'wah, aber bitte mit Basira. Mit Basira, mit Wissen. Und hier, Barakallahu fikum, ist etwas Erstaunliches, was wir sehen. Und zwar, Ich rede jetzt nur von den Leuten, die sagen, wir müssen den Weg der Gefährten folgen und As-Salafus Salih und die besten Menschen sind die Gefährten. Wenn du sagst, welche Aqida sollen wir haben? Der Gefährt. Wie sollen wir beten? So wie die Gefährt. Wie sollen wir Hajj machen? So wie die Gefährt. Außer wenn es um die Dawah geht. Dann mach, was du willst. Ja, Achi ibn Abbas. Nein, ich kann Dawah machen. Ja, Achi Ahmed ibn Ham. Ich kann Dawah machen. Ja, Achi ibn Taymi. Ich kann Dawah machen. Bei allen Sachen. Sahaba, Sahaba, Sahaba. Wenn es um die Da'wah geht, dann schmeißt die Sahaba weg und das Salaf al-Salih weg. Ich mache Da'wah, wie ich will. Keiner sagt mir, wie ich Da'wah machen soll. Subhana Rabbi al-Azim. Das ist komisch. Ich habe das noch nie so erlebt. Bei allen Sachen wird gesagt, ja, wir sind auf dem Weg der Salaf und wir sind auf dem Weg der Gefährten. Außer in der Da'wah. Da hält sich kein Mensch an den Weg der Salaf, kein Mensch an den Weg der Gefährten. Die Sahaba haben gesagt, kunna nata'allamu al-Iman. ثم نتعلم القرآن فإذا قرأنا القرآن ازددنا إيمانا. Wir haben den Glauben zuerst gelernt, dann den Koran gelernt. Und als wir dann den Koran gelesen haben, steigte unser Iman. Wo hast du das so gelernt? Wurdest du so erzogen? Nein. Und das ist das Fatale an der Geschichte. Und dann, wie gesagt, dieses Scheinargument, das sehr oft gesagt wird, leider, muss man denn die 6 Hadith-Werke kennen, um Dawah zu machen? Das ist also ehrlich gesagt, wie soll man das denn beschreiben? Eine Irreleitung der Menschen. Damit will man sagen, wer sagt denn, bitteschön, wir brauchen Wissen. Brauchst du nicht für die Dawah. Hat hier irgendjemand gesagt, du musst die 6 Hadith-Werke kennen? Selbst der Mujtahid muss sie nicht auswendig lernen. Wie viele Usulul Fiqh-Gelehrte gesagt haben. Er muss sie kennen, aber nicht auswendig lernen. Er muss wissen, wo finde ich den Hadith, wenn ich ihn brauche. Aber er muss ihn nicht auswendig lernen. Selbst der Mujtahid, der Gelehrte. Das heißt, was soll denn das, bitteschön, diese Masche? Ja, müssen wir den Bukhari können? Müssen wir denn das können? Was ist denn jetzt die Antwort darauf? Sollen wir jetzt sagen, nee, kannst auch Dauer ohne Wissen machen? Ist das die Antwort? Und zum Schluss eine Fatwa, und zwar von Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini. Und zwar sagte er, Hafizahullah wa Shafa, er sagte, ich sage, das sind seine Aussagen, das sind seine Worte, ich sage eine Fatwa. Also er gibt eine Fatwa. Es ist haram. Hurmatan jazimah, sagte er. Es ist verboten, und zwar auf deutlichste Art und Weise, über die Religion zu reden, ohne dass man selbst Wissen hat. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. Und ohne dass man bei einem Scheich die Erlaubnis bekommen hat, über die Religion zu reden. Er sagt, es ist haram. Wisst ihr, was haram ist? Oder wissen wir nur haram beim Fasten und beim Beten und beim Alkohol? Aber in der Da'wah gibt es kein Haram mehr und gibt es kein Nar Jahannam mehr und da gibt es kein Manhaj al-Salaf mehr. Bei der Da'wah machen wir, was wir wollen. Und wir reden, wie wir wollen und jeder macht mit. Hauptsache, Da'wah wird getan. Er sagt, es ist haram, dass jemand über die Religion redet und dass jemand, er redete über die Paul Talk Räume. Ja, da gab es ja mal eine Zeit vor Facebook und so weiter und so fort, da war es noch mehr in wie heutzutage, diese Paul Talk Räume. Und er sagte, man fragt mich, soll ich da reingehen und mit Christen diskutieren und so. Und er sagt, nein, da gehst du nicht rein. Du diskutierst nicht mit den Christen. Warum nicht? Weil du kein Wissen hast. So einfach ist das. Ja, soll keiner ihnen den Weg Allahs zeigen? Das machen die, die Wissen haben. Das machen dann die Wissen haben, nicht du. Das sind nun Aussagen von Koran. Aussagen von der Sunna. Aussagen der Gelehrten. Eine Fatwa von früheren und von zeitgenössischen Gelehrten. Wem damit nicht geholfen wird, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ja, also dann kann man ihm tatsächlich nicht mehr helfen. Es gibt viele Leute, was ich wirklich mich frage, es gibt auch Gebildete, ja, die haben Abi und studieren, ja, die wissen, was Wissenschaft ist, ja, die wissen, dass ich eine Vorlesung nicht auf dem Maimarkt machen kann, sondern da gibt es eine Sache, die heißt Universität, es gibt Sachen, die nennt man Hörsäle und es gibt Sachen, die nennt man Professoren, es gibt Sachen, die nennt man Skripte, aber wenn es um den Islam geht, ja, kann man mal, egal wo, auf der Straße lerne ich meine Religion. Subhanallah Rabbi al-Azim. Ja. Wem da nicht mehr zu helfen ist, der sollte dann also schleunigst Allah Azza wa Jal darum bitten, dass er ihn recht leitet. Das sind die Aussagen der Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den wahren Weg zeigen und verhelfen, diesem Weg auch zu folgen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die falschen Wege zeigen und uns helfen, diese zu vermeiden. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.